Amen. Amen. God, welcome in Jesus' name. Amen. As I was in the kitchen cleaning dishes, amen, this morning. Als ich heute Morgen das Geschirr gespült habe. He spoke to me. Hat zu mir gesprochen. He said we are to know the difference between blessing his house, which is a living church, and blessing a religious church. Hat er gesagt, wir sollten den Unterschied wissen zwischen sein Haus segnen und ein religiöses Haus segnen. So as if I know that to get you know how he speak, amen. Mm-hmm. You know what was coming through Nini, amen? Amen. He said we should know the difference between his own house and religious home. Wir sollten den Unterschied kennen zwischen seinem eigenen Haus und religiösen Häuser. He said blessing a living church. It's not the same as blessing religion church. Eine religiöse Gemeinde segnet sich das gleich wie eine Wahrheitsgemeinde segnen. Amen. A religion church does not belong to Christ. Eine religiöse Gemeinde gehört nicht zu Christus. You look at Christ, he hates religion. Wenn wir uns Christus anschauen, er hasst Religion. You know, he never wore prostitutes. Er hat Prostituierte nicht bedroht in dem Sinne. He did not war them. He warred the religious people. Ja, die religiösen Meister. He said, "War unto you." Wehe euch, hat er gesagt. Amen. He did not war sinners. Aber nicht, people that people we call sinners. Aber the prostitutes. Die typischen Sünder, die Amen. Leute, die Menschen als Sünder sehen würden. The thief. He did not war the thief. Oder Diebe. Amen. He did not war, you know, those religious people we call sinners. Die religiöse Leute Sünder nennen. But he warned religious people. Aber hat religiöse Leute ermahnt. He hates religion so much. Weil er Religion hasst. Because religion is demotion. Weil Religion das Königreich Gottes herunterspielt. Amen. The religion bring God's children to become, you know, to become. It's like, let me see, what, how to put it. You know, a citizen become a member. That's religion. Für Religion sind Kinder Gottes Mitglieder, aber nicht wirkliche Bürger vom Königreich Gottes. In Christ's world, there's nothing like a member. Aber im Königreich von Christus gibt es keine Mitglieder. We don't have a member of my country. Wir haben keine you Mitglieder have a member of your country. Von unserem Land. You have a citizen. Wir haben eine Bürgerschaft. Amen. Amen. Religion, you know, religion is soup. You know, if you have, we all have different soup here from Vietnam. From, you know, different soup, different, you know, egusi, ogbono, different. You know, if you keep on putting water, pouring water, or even stew, pour water, you cannot even use it to eat any longer. Wenn du as eine religion. Suppe immer mehr und mehr mit Wasser verdünnst, kannst du sie irgendwann nicht mehr essen. Amen. Christ's word is not a religious word. Die Welt von Christus ist keine religiöse Welt. Amen. Amen. Christ came with a kingdom. Christus kam mit einem Königreich. He came with a country. Er kam mit einem Land. He came with, you know, with a government. Mit einer Regierung. Praise the Lord. Halleluja. You know, a living church, he said to me, he said a living church and a versus a religious church. Eine lebendige Gemeinde und eine religiöse Gemeinde. He said it's like when Elijah was sent to the widow woman. Das ist so als in der Situation, als Elijah zur Witwe geschickt wurde. He said that widow woman was not the only widow woman in Israel. Diese Witwe war nicht die einzige in Israel. Even Jesus mentioned it in Luke 4. Let's quickly go to Luke 4. Praise the Lord. Yeah. I will give you the topic very soon because we are not there. What she just gave me, I just want to quickly let you know this. And you must know this today. Amen? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Luke 4. Lucas 4. From verse 24. 24. And he said, verily I say unto you, no prophet is accepted in his own country. But I tell you a truth. Many widows were in Israel in the days of Elijah, when the heaven was shut up 3 years and 6 months, when great famine was throughout all the land. But unto none of them was Elijah sent, save unto Sarepta, a city of Sidon, unto a woman that was a widow. She was not the only widow there. She was the only one God sent Elijah to. Aber sie war die einzige, die von Gott geschickt worden ist. Then he said, you know, a living church and religious churches. Religious churches are so many. Es gibt viele religiöse Gemeinden. But a living church is so few. Aber lebendige Gemeinden gibt es weniger. Very, very few. Sehr weniger. Amen. Amen. You are going to see, compare it to the widow woman and all the widow women. Und er hat es verglichen mit der einen Witwe, die zu der Elijah gegangen ist, und den ganzen anderen Witwen, die auch in diesem, zu dieser Zeit gelebt haben. Then in verse 26, but unto none, good, verse 27. And many lepers were in Israel in the time of Elijah, the prophet. And none of them was clean, saving Naaman, the Syrian. Praise the Lord. Hallelujah. You know where he sent you. Once he sent you, he's always there. Wenn er dich irgendwo hinschickt, dann ist er auch da. And well, that's why it's so good to hear his voice. Deswegen ist es auch gut, seine Stimme zu hören. Amen. Amen. That's why you don't go to church because your mother is there, your father is there, your friends are there. Deswegen, du gehst nicht zu einer Gemeinde, weil deine Mutter, dein Vater oder deine you Freunde go there because he wants you to be there. Deswegen, du gehst dahin, weil der Herr möchte, dass du dahin gehst. Praise the Lord. Halleluja. You know, the message he always gives me, dear. You know, sometimes they might even provoke people. Die Botschaft, die er mir gibt, kann Leute provozieren. Sometimes people can be offended. Sie kann Leute verärgern. So just like Jesus Christ. Genau wie Jesus Christus. He was always offending people. Er hat Leute öfters angegriffen. Amen. Amen. And you know, if you look at verse 28 and 29, it said, and all day in the synagogue, when they heard these things, we are filled with wrath. They were angry. Sie waren wütend. If they hear the truth, they'll be angry. Wenn sie die Wahrheit hören, werden sie wütend. A lot hate the truth. Viele hassen die Wahrheit. They were angry for the truth. Sie waren wütend wegen der Instead Wahrheit. Instead of saying thank you for the truth. Anstatt sich zu bedanken für die Wahrheit. And rose up and thrust him out of the city and led him unto the blow of the heel. Therefore, their city was built, that the man cast him down headlong. But he passed, praise the Lord. Hallelujah. Can you see how, you know, the people still hate the truth today? But it has not heard from the Wahrheit. They hate the truth so much. They hate the truth in Jesus' ministry. Die hassen die Wahrheit in der Gemeinde. Even Paul, they hate the truth. Go to Galatians 4. Look at what Paul said. Schaut euch an, was Paulus sagt. Praise the Lord. Halleluja. I will preach the truth, though it might make people to hate me. Ich werde die Wahrheit weiterhin predigen, auch wenn es Galatians 4:16 für Unruhe sorgen wird oder dafür sorgen wird, dass Leute mich nicht mögen. Praise the Lord. Halleluja. Am I therefore become your enemy because I tell you the truth? Am I therefore become your enemy because I tell you the truth? Bin ich also euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit sage? You tell the world the truth, they will hate you. Wenn du der Welt die Wahrheit sagst, wenn sie dich hassen. They hate light. They love darkness. That's John 3. Sie hassten das Licht und liebten die Dunkelheit. Amen. In John 8, look at John 8. Jesus said the same thing. Johannes John 8. Jesus das Gleiche. Praise the Lord. Hallelujah. I might become your enemy because I tell you the truth. I know, you know, people, you know. Oh, daddy. Love the truth. Lieb die Wahrheit. Love the truth. No matter how hard it is. Egal wie bitter es ist. Learn to love it. Amen. Amen. John 8:40. He said, but now you seek to kill me, a man that have told you the truth, which I have heard of God. This did not Abraham. A man that tell you the truth. Ein Mann, der euch die Wahrheit sagt. Amen. I can say, you know, I know how many, you know, I may not even know how many, but I know that many parents hate me. Ich weiß, dass viele Eltern mich hassen. Because their children choose the truth. Weil ihre Kinder sich für die Wahrheit entschieden haben. But I don't even care. Das ist mir egal. I don't seek people's love. I seek the love of the Lord. Ich suche nicht die Liebe der Menschen, sondern ich suche die Liebe des Vaters. And it's the, I don't even want anyone to love me with the love of this world. Ich will auch nicht mit der Liebe dieser Welt geliebt werden. I want you to love me with the love of Christ. Man soll mich lieben mit der Liebe von Christus. And that is the love I have for you too. Und mit dieser Liebe liebe ich auch andere. Praise the Lord. Halleluja. And some have not blessed the ministry this month. Und einige haben die Gemeinde diesen Monat noch nicht gesehen. Please try and do. Du versuch das zu machen. It's not about me. Es geht nicht um mich. It's about you. Es geht um euch. Amen. Amen. All this he gave it to me. This, you know, said you should hear it before we go to the message. Amen. Amen. Go to Philippians 4. Philippians 4. Praise the Lord. Hallelujah. Philippians 4. Philippians 4. You know, Paul here was talking about their blessing, the ministry, from verse 10. But I rejoice in the Lord greatly, that now at the last your care of me have flourished again, wherein you were also careful, but you lack opportunity. They were looking for Paul to bless. Sie wollten Paulus segnen. Amen. 11. Not that I speak in respect of want. Praise the Lord. I'm not speaking in respect of want. Ich spreche nicht aus dem Mangel heraus, denn was brauche ich? I have all I need. Ich habe alles, was ich brauche. All I need is Christ. Alles, was ich brauche, ist Christus. And I have him. Und ihn habe ich. Amen. Amen. For I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. To be content with Jesus. Zufrieden zu sein mit Jesus. Not to be content with things. Nicht zufrieden zu sein mit Dingen. God's children, we are satisfied with Christ and not with things. Kinder Gottes, wir sind zufrieden mit Jesus und nicht mit Dingen. These are two different things. A lot are satisfied with their job. Viele sind zufrieden mit ihrem. They're satisfied with their husband. Mit ihrem Ehemann. They're satisfied with what they have, their account. But we are satisfied with Christ. Aber wir sind zufrieden mit Jesus. Praise the Lord. Amen. Verse 12. I know both how to be abased, and I know how to abound. Everywhere and in all things, I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Because I'm satisfied with Christ. Weil ich zufrieden bin mit Christus. Verse 13. I can do all things through Christ, which strengthens me. Nothing that I cannot withstand. Ich kann nicht. It's not about me. Ich kann nicht. Nicht gibt es, was ich nicht ohne ihn kann. Notwithstanding, ye have well done that you did communicate with my affliction. Amen. Mm-hmm. Notwithstanding, thank you for being there for me. Danke, dass ihr da seid. That's what Paul is saying. Das ist das, was Paulus hier sagt. Amen. Amen. Verse 15. Now you Philippians. Know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but you only. Praise the Lord. Hallelujah. It is a pity how Paul, you know, sometimes you have to even go to work. Das traurig, dass Paulus manchmal sogar arbeiten musste, um irgendwie über die Runden zu kommen. He said no church communicates to him. Da keine Gemeinde mehr. Because he has to go to, you know, praise the Lord. Halleluja. Somebody full of such revelation. Jemand, der so voll ist von Offenbarung über Offenbarung. That we are benefiting from it today. Und von der wir heute sogar noch and it is forevermore. Gewinn schöpfen. Amen. He won, you know, he says, only you, the Macedonians, were pursuing me everywhere. Nur die Mazedonier waren dahinter, ihm zu helfen, ihn zu unterstützen. For even in Thessalonica, sent once and again unto my necessity. Verse 17. Not because I desire gifts, but I desire food that may abound to you, not to me, to your account. Mm-hmm. It's not about me, but it's about you. But I have all and abound, I am full, having received of Epaphroditus the things which were sent from you, an odor of a sweet smell, a sacrifice acceptable, well pleasing to God. Praise the Lord. Hallelujah. But my God shall supply all your need according to his riches. He supply your need according to, you know, it is not according to your need, but according to his riches. Nicht nach deinem Mangel, sondern nach seinem Reichtum. He supply your need according to his riches and not according to your need. Nach seinem Reichtum und nicht nach deinem Mangel. Praise the Lord. Hallelujah. You know, I marvel when I see how, you know, some people we even call babies, how they accept, how they just receive Christ and they just believe. Ich bin manchmal verwundert, wie die Menschen, die ich eigentlich als Babys im Glauben sehe, einfach die Gottes Wort akzeptieren und danach handeln. Praise the Lord. Halleluja. You know, the other week, last week. Letzte Woche beispielsweise. Our brother here, my son here, that's Ralph, came with hat unser, something. Bruder Ralph etwas gegeben. And you know, normally, you know, we are blessed the house of God once. Most of us once in a month, amen. Wir alle segnen das Haus normalerweise einmal im Monat, so wie wir salary, amen. Gehalt empfangen. Amen. Amen. But last week he came with an envelope. Letzte Woche ist er mit etwas gekommen. And he said, it's coming from the mother. Dass es von seiner Mutter kommt. That he just said, thank you, Father. That you know the mother a year ago had a stroke. Uh-huh. You know, and now he's here to say thank you, Father. Dass seine Mutter vor einem Jahr einen Schlaganfall hatte und sich beim Herrn einfach bedanken möchte mit dieser Gabe, dass es ihr gesund, dass es ihr gut geht und dass es ihm allein zu verdanken ist. You know, a lot of us love to say thank you. Viele von uns sagen but ja, danke. But not with our money. Aber nicht mit unserem Geld. Thank you, Father, for that I passed in my exam. Then you never, you know, is somebody getting it? You know, I don't know where he learned it. It's like somebody that is in Nigeria. Woher sie das hat, also diese, dass sie das gemacht hat, weil ich kenne das nur aus Nigeria, dass man sich mit Geld bei Gott sozusagen bedankt. Amen. Gabe. You know, they never said thank you with just ordinary mouth. Bei Nigeria zum Beispiel sagt man nie einfach so danke ohne was. I don't know where they learn. I don't know. It's so one. I don't know. You know, it's the Old Testament is full. You can they are there. Amen. Mm-hmm. But that people are so used to it that they are for them to get out of it. It's become their lifestyle. Und das ist für sie ganz normal. Das ist ganz selbstverständlich, dass man, so, dass man das so macht. Amen. Amen. You know, today is our, for example, today is today is maybe 10 years or 15 years or 20 years of our marriage. You know, and you come to church, and are you going to just say thank you with your mouth without blessing the house of God? Zum Beispiel, That's what he's saying. Zum Beispiel, wenn du den Herrn dankst und sagst, ey, ich möchte ein Zeugnis geben, dass ich schon seit 10 oder 15 Jahren verheiratet bin oder länger, und machen wir das einfach so und sagen Danke, oder geben wir sogar noch was in das Haus Gottes? Amen. Wirklich unsere Dankbarkeit damit halt auch in auszudrücken, in dieser Gabe auszudrücken. You know, blessing the house of God is not about the house of God. Gottes Haus zu segnen, da geht es nicht um Gottes Haus. It's about Christ and you. Es geht um dich und Christus. Amen. Amen. It's about him and you. Es geht um dich und ihn. Amen. Amen. It's not about the house of God. Es geht nicht um das Haus Gottes. He told me the other day, he said he can even open the roof and just pour money that everywhere fall. Er kann sozusagen den Himmel öffnen und es Scheine regnen lassen, wenn er will, aber das ist nicht sein System. He said, you know, we can do nothing against the truth. Wir können nichts gegen die Wahrheit tun. Amen. Amen. He said that his truth is that, you know, it's believing him. Ihm zu glauben. If you believe him, you will depend on him. Wenn wir ihm glauben, werden wir auf ihn verlassen. And to depend on him. To trust him. Und er will, dass wir ihm vertrauen und dass wir uns auf ihn verlassen. Those of you here, I know that I just thank God that I thank Jesus that you are here. Ich danke Gott für die Leute, die in dieser Welt. And you are believing him. Und dass sie ihm glaubt. You know, if I see how much you will receive, I thank God that I thank Christ that you are, that is, you allow him to live in you and live through you. Und wenn ich von ein paar weiß, zum Beispiel, viel sie eigentlich verdienen und trotzdem so viel geben, bin ich umso dankbarer dafür, dass die Leute sich nicht auf ihr Gehalt verlassen, sondern auf Christus. But those that are not, that listen through internet, und die Leute, phone, die durch Telefon oder Internet zuhören. You know, people think that if I don't go to church, I don't need to bless the house of God. Leute denken, dass wenn ich nicht in Gottes Haus physisch gehe, muss ich nicht Gottes Haus segnen. You don't bless the house of God because you go to church. Aber wir segnen Gottes Haus nicht, weil wir zur Gemeinde gehen. You bless the house of God because you are a son of God. Wir segnen Gottes Haus, weil wir Kinder Gottes sind. And that's why if you go to church or not, zur Gemeinde gehst du oder nicht, as far as you are, you call yourself a child of God. Weil du dich eigentlich, you are to bless the house of God. Kannst du Gottes Haus segnen? You know, because you know the system today, internet, people will listen through phone, through television and so many things. Leute sind per Internet oder Telefon oder sonstiges dabei, und das ist das neue System momentan. I thank God that I received the revelation even years ago. Aber ich danke Gott, dass ich schon vor Jahren diese Offenbarung hatte mit dem Geben. I was not going to people's church. Weil ich keine physische Gemeinde besucht, aber ich habe dennoch Gottes Haus gesehen. It's not because I go there, but because I belong to Christ. Physisch immer anwesend war, sondern weil ich zu Christus gehöre. Is somebody getting it? Praise the Lord. Halleluja. I'm not just doing it once. You continue. Machen, go to James 1. Quickly go to James 1. Jakobus 1. Praise the Lord. Hallelujah. He said you continue. Wir machen das fortlaufend. God did this because of somebody especially. I don't want to call names. Und hat mir das gegeben wegen einer bestimmten Person. Amen. Mm-hmm. I don't want to call names because of somebody that is not, she was here some time ago. That she is still part of us, but through, she listened through phone, no? Through internet and through phone. Amen. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Because he mentioned his, her name, eh? Amen. Mm-hmm. The Lord mentioned her name. He said he wants us to make him the head, our head of everything. Er möchte, dass wir ihn zum Kopf von allem machen in unserem Leben. Amen. In James 1:25. Jakobus 1:25. He said, but whosoever looked into the perfect law of liberty and continued therein, you continue. Darin weitermachen. The laws of freedom. That's the truth. You continue in the truth. In der Wahrheit weitermachen. You continue living in the truth. In der Wahrheit weiterleben. You continue to choose him. Sich weiterhin für ihn entscheiden. Are you getting it? And continue therein. He be not a forgetful hearer. You know, some people until they hear the message, they never move. Einige Leute, erst wenn sie die Botschaft hören, dann bewegen sie sich. You know, Jesus told Thomas. Jesus hat zu Thomas gesagt. Because you have seen, you believe. Weil ihr seht, es blessed are those that have not seen, but yet believe. Gesegnet sind die Leute, die glauben, ohne gehört zu haben. They have not heard the message, but they don't believe. There's somebody here, amen. Glauben dennoch. Amen. Mm-hmm. They have not heard the message, but don't believe. Botschaft haben nicht gehört, aber glauben einfach. He be not a forgetful hearer, but a doer of the work. This man shall be blessed in his deed. Praise the Lord. Amen. Amen. If we make him our head, wenn er zu unserem Kopf wird, whatever problem comes, was immer das Problem ist, we will know that that very problem is coming because we choose him. Wir werden wissen, dass dieses Problem kommt, weil wir uns für ihn entschieden haben. But if you do not make him your head, und wenn er nicht dein Kopf ist, you know, problem comes. Probleme kommen. And you know, you don't even. And why is it there? Why is that problem there? Deshalb kommen diese your conscience Probleme. Will not even be clear. Dein Gewissen ist nicht you will be, you know, you will not. It may, it will be because you did not listen to him. Es kann sein, dass es einfach darauf von kommt, weil du ihm nicht zugehört hast. He wants our conscience to be clear. Er möchte, dass unser Gewissen rein ist. Amen. Mhm. Problem comes in two ways. Probleme kommen auf zwei Seiten. Because you choose him. Weil du dich für problem is going to come. Werden Probleme kommen. And another one is because you ignore him. Probleme können auch kommen, weil wir ihn ignorieren. It's better it come when you choose him than when problem comes when you reject him. Es ist besser, wenn Probleme kommen. Somebody getting it. Weil du dich für ihn entschieden hast, als weil du dich gegen ihn entschieden hast. Whatever Satan throws at you. Was immer der Teufel auf uns schmeißt. If you choose him and believe him and obey his voice, und seiner Stimme gehorchen, that problem comes for Christ's sake. Kommt dieses Problem um Christus willen. If you know, First Peter talked about something. Let's go to First Peter. Yes, quickly Peter. Go there, please. First Peter 4. Erster Petrus 4. So that you can understand it better from verse 12. 1 Petrus 4, verse 12. He said, beloved, think it not strange concerning the very trial, which is to try you. Amen. Mm-hmm. Trial that will try you if you choose the truth. Die Feuerprobe, die kommt, wenn wir uns für die Wahrheit entscheiden. As though some strange thing happened unto you. Verse 11, verse 13. But rejoice in so much as you are partakers of Christ's suffering. Mm-hmm. Is somebody getting something here? Mm-hmm. If people are fighting you or something, you know, something. You know, you might bless the house of God so heavily this month. And some days later, accident, and you are going to pay heavily. Gottes Haus segnen und du hast dieser Betrag ist groß und auf einmal am nächsten Tag passiert ein Unfall und aus diesem Grund musst du richtig viel Geld dann zahlen und du denkst dir, okay, ich habe gestern gegeben und heute muss ich so viel Geld jetzt sozusagen wieder aufbringen, um das zu bezahlen und wir sollen einfach erkennen, dass wir dem Herrn einfach danken sollen und erkennen sollen, dass es einfach der Teufel ist, der versuchen will, uns unseren Gehorsam schlecht zu reden. He said, but rejoice in as much as you are partakers of Christ's suffering. That when his glory shall be revealed, you may be glad also with exceeding joy. Amen. Amen. Amen. Rejoice in persecution. That's not too far. Amen. Amen. Verse 14. If you be reproached for the name of Christ, happy are you. For the spirit of glory and of God rested upon you on their part. He is evil spoken of, but on your part, he is glorified. You know, a lot might even be saying, look at, he just blessed the house of God yesterday and something is happening to that person. Und viele sagen vielleicht, guck mal, er hat gestern Gottes Haus gesegnet und heute, was ihm passiert, ist doch schrecklich. But on your part should be, Father, thank you. Aber du sollst dich beim Herrn bedanken. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 15. But let none of you suffer as a murderer. Don't suffer as, you know, your suffering should not be because I disobeyed Christ. Also I did not listen to his voice. Soll aber nicht kommen, weil wir kriminell geworden sind und deswegen verfolgt werden aus kriminellen Gründen. He said, but let none of your suffering as a murderer or as a thief or as an evildoer or as a busybody in other men's matters. It's not everybody's matter to put your mouth. Du musst dich nicht in alle Dinge einmischen. If Christ is not there, don't talk. Ist it's nicht better da, to be quiet than to release. Solltest du dich da nicht einmischen, weil es besser ruhig zu sein, als das Fleisch da mit bei reinzubringen. Amen. Amen. I just thank God for the testimony what was as I said on last week. Amen. Ich danke Gott für das Zeugnis von letzte Woche. About somebody that just rejects Christ. Über jemand, der Jesus einfach verweigert. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, she said she was so quiet. Sie hat gesagt, dass sie ruhig war. It's better to be quiet than to release flesh. Also manchmal ist es besser, ruhig zu sein, als fleischlich zu werden. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Yet if any man suffer as Christian, he's talking about the fruit. Es geht um die Frucht. Christianity is about the fruit. Im Christentum geht Christ's kingdom is about the root. Im Christsein geht es um die Frucht. The fruit. The fruit, you know, you see the fruit. The five senses can see the fruit. Die fünf Sinne sehen die Frucht. But the spirit see the root. Aber der Geist sieht die Wurzel. You know, like Jesus said, he said, if you sleep with a woman, you commit adultery. Wie Jesus gesagt hat, dass in der Vergangenheit war es so, dass wenn du mit einer Frau schläfst, sie nicht deine Ehefrau. That is not your wife. Ist Amen. Unzucht. But I'm saying that if you think of it in your heart at all, you have committed it. Aber ich sage, hat Jesus Christus gesagt, dass wenn du darüber nachdenkst, dann hast du es schon getan und dann bist du schon lebst du schon der Unzucht. The period we are in is the period of the spirit. Und die Zeit, in der wir uns befinden, ist die Zeit the des Geistes. The period of the root. Die Zeit der Wurzel und nicht der Frucht. Amen. Amen. The period, you know, the old period was the period of the fruit. In der alten the Old Testament. Nach dem alten Bündnis, da ging es um die Frucht. Amen. It's about don't steal, don't lie, don't do this, don't do this. It's about what people can see. Es geht um das, was Leute sehen können. But Jesus said it's about what people cannot even see, but what I alone and you can see. Nicht um das, was andere sehen, sondern das, was ich sehen kann. What I alone can see. Was ich alleine sehe. He is the only one that can see what is in your heart. Er sieht das Motiv. And you yourself that is involved in that very thing. Und du selber siehst auch dein Herz. You know, I might tell you I love you. Ich sage dir, ich but in my heart I hate you. Aber in meinem Herzen hasse ich dich. Who knows that? It's only God. Und wer weiß me. Das? Nur ich weiß es und Gott weiß es. But my words can say I love you. Meine Worte können sagen, ich liebe dich. My heart is saying something. Mein Herz sagt etwas anderes. Now Christianity they follow the mouth. Und das Christentum sind hinter dem Amen. Wort her. Christ's kingdom follow the heart. Aber the spirit. Christus geht es um das. We walk by Herz. The spirit. Are you getting something here? Praise the Lord. Hallelujah. Let him not be ashamed. But let him glorify God on this behalf. Praise the Lord. Hallelujah. Our fruit also matters. Amen. Unsere Frucht ist wichtig. Let it be Christ. Sie soll Christus sein. And not Christian. Und nicht das Christentum. Amen. Amen. The Christian, that of Christian, the fruit can be, the outside can be good, but the inside is bad. So wenn man als Christ lebt, dann ist das Äußere vielleicht sieht gut aus, aber das Innere ist nicht christlos. But of Christ's kingdom, the inside and the outside are the same. Das Innere und das Äußere sind gleich. Don't know if you get it. The inside and the outside are the same. That's Jesus Christ. Gleich. Das ist Jesus Christus. The world religion today, the inside is so polluted. That they are like Jesus called. He said, you know, if you read Matthew 23, He said, they are like grave. You know, grave. Aber Jesus hat es auch gesagt, dass Religionen, sie sind so wie Gräber. You know, inside, what is inside? Dead body. Rotten, smelly. But outside is full of flower, they decorate it. Die verderben ist, aber außerhalb von diesem Grab sind Blumen und Kerzen und Bilder und schöne Worte. Praise the Lord. Halleluja. Then in verse 17. 17. For the time is come that judgment must begin at the house of God. And if it first begin at us, what shall the end be of them that obey not the gospel of Christ? I don't know if somebody's getting something here. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. And if the righteous scarcely be saved, where shall the ungodly and the sinners appear? Look at three people here. The righteous, the ungodly, and then the sinners. Gottlosen, die Sünde. The righteous, die you are mean, those that choose Christ. Für Jesus the ungodly, those under law. Die Gottlosen, die sich the sinners, those with have, you know, those that, you know, that don't, that just, that, they don't receive Jesus Christ. Their spirit is still their spirit. Die amen. Jesus Christus haben, die einen toten Geist haben. Verse 19, wherefore, let them that suffer according to the will of God commit the keeping of their soul to him in well doing as unto a faithful creator. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Allow him to be the head. Lass zu, dass der Kopf ist. Make him the head. Mach ihn zum Kopf. If not, it will be for flesh's sake. Sonst wird es whatever Satan throws at you. Das, was der Teufel auf dich schmeißt, Fleisch. Amen. If you look at everything today in the world, wenn wir uns die Welt anschauen, money is the greatest thing here on earth. Das Geld ist das Größte hier auf dieser Welt. Amen. It's the greatest. Ist das Größte. If you want to touch people's heart, touch their account. Wenn du Leute angreifst, dann greif ihr Geld an. Touch their pot money. They will pursue you to death. Und sie werden dich jagen. Praise the Lord. The heart of man das Herz der is Menschen money. Ist Geld. Praise the Lord. Hallelujah. For Christ saved me, the Holy Spirit is there in charge of everything. In Christus Willen heißt, dass der Heilige Geist am Werk ist. And it means persecution. Und das heißt auch Verfolgung. For Christ's sake. Um Christus Willen. And Christ fight for you. Und Christus kämpft für dich. If it is for Christ's sake, then you can rejoice. Wenn es um Christus Willen ist, kannst du dich freuen. He said in your income. In deinem make him the head. Einkommen soll er der Kopf sein. Whatever come, you know. Whatever money you receive, he said, make him the head. If even somebody is, you know, people dash, we call it dash, Nigeria. Don't know, what do you call it? Selbst wenn Leute dir Geld schenken. Geschenk. You know, if even people dash you money, say you should make him the head. Geld schenken, soll er der Kopf von diesem Geld sein. I know, you know, before he was, you know, was it years ago? Somebody phoned me. From noise. She's not going to our church anyway. She said their pastor preached that they should bless the house of God with the kindergarten. I said, then she said, is it true? Is it? I said, why not? I said, yes. Eine Familienfreundin hat mich mal angerufen und gefragt, ich gehe in eine Gemeinde und der Pastor hat gesagt, dass wir auch das Kindergeld, Teile davon in die Gemeinde geben sollen. Ist das richtig oder ist das Irrlehre? Und ich habe gesagt, das ist richtig. He said, hey? I said, yes. I said, bless the house, bless that church. Bless die Gemeinde, zu der du gehst, do it. Mit dem Geld davon. Amen. Amen. Mit jedem Einkommen. Whatever money comes to you. Jegliches Geld zu dir kommt, selbst wenn es Hartz IV ist. Du sollst Gottes Haus damit segnen. If you read 2 Corinthians 8, they bless the house of God of poverty. Da steht, dass sie aus Armut heraus Gottes Haus gesegnet haben. You know, we bless the house of God. Wir segnen Gottes Haus. What? My account is not even plus. Aber mein Konto ist nicht im Fluss. Let her do it, okay. Das ist mir egal. Let her for all, I bless the house of God. Segne ich Gottes Haus. I don't know if somebody is getting it. I don't even, you know, sometimes the message he gave me is something I don't even want to preach. Because I know people don't like it. Möchte ich nicht predigen, weil ich weiß, dass Gott, was nicht gefällt. I don't like it myself, but I have to like it. Because it's not only you. Was geht nicht nur um euch, sondern auch um mich. He did not say, except pastor should not bless the house of God. Er hat gesagt, nur der Pastor muss Gottes Haus nicht segnen. My husband bless the house of God. Mein Ehemann segnet auch Gottes Haus. Ich segne auch Gottes Haus. I cannot bless myself. Ich kann nicht mich selbst segnen. I bless other ministries. Segne ich andere Gemeinden. Is somebody getting it? And that's why what Nini just said, I'm interested. Deswegen, was Nini gerade erzählt hat, I want to pray and see it. Amen. Because in my prayer, I've always been praying that Father, who you want me to be there for, help me to know. I want to know. You understand me? Praise the Lord. Hallelujah. Proverbs 3. Sprüche 3. I want to know who those you want me to be there for. To bless. I want to bless people. Ich möchte Leute segnen. You know, we always say we want God to bless us. Do you want to bless people? Wir sagen immer, wir wollen, dass Gott uns segnet, aber wollen wir selber auch Leute segnen? Amen. Amen. Proverbs 3:9-10. I would like to have the address of that young man, of that church, and see. Let the Lord direct me. Amen. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Proverbs 3:9-10. He said, Honor the Lord with your substance and with all first fruit of all your increase. So shall your barns be filled with plenty. Their presses shall burst out of new wine. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You see, here he just revealed to us how to prosper. Hat uns gerade offenbart, wie wir halt erfolgreich sind. Said it's not by having 5 jobs, 10 jobs. Nicht nehmen wir 5 oder 10 Jobs haben. Amen. By honoring the Lord. Können wir den Herrn ehren. It's not by having 10 jobs. You can have 10 jobs and still be going from paycheck to paycheck. Du kannst 10 Jobs haben und dennoch von Gehalt zu Gehalt leben. No money is too big for Satan to steal. Weil egal wie viel Geld man hat, der Teufel kann es immer noch angreifen. No money is too big for Satan to steal. Es gibt kein Einkommen, was zu groß ist für den Teufel. It is not by going to 5 jobs, 10 jobs. If even you are going to 5 jobs, 10 jobs, let it be you are blessing the house of God with those out of the job. Das alles machst und Gottes Haus zu segnen. That's how you put him as number one. So nimmst du ihn als Nummer eins. You know, he want to train us. Möchte uns trainieren. Amen. Amen. How he train us? You know, money have power. Weil Geld hat Kraft. Money has so much power. Geld hat viel Kraft. And without, if you are not trained, wenn du nicht ausgebildet bist, money will control your life. Geld dein Leben kontrollieren. You know, if you don't need to look far to know how money control people's life. Und dafür musst du nicht weit schauen, um zu sehen, wie Geld das Leben von Menschen kontrolliert. A man of God said he was always praying that he should never be rich. Mein Gott hat immer dafür gebetet, dass er nicht reich sein möchte. He said because he could see how wealth destroy people more than poverty destroy people. Weil er gesehen hat, wie Reichtum das Leben von Menschen viel krasser zerstört hat als Armut. Look at David. David bei what did he what he did with Bathsheba? Was hat Bathsheba gemacht? Was because of the wealth. Das war wegen Reichtum. He was so rich that he did not need to go to war. Dass er nicht mehr in den Krieg ziehen musste. Is somebody getting it? If he was in the war, the battlefield, he will not see that woman. Auf der Schlacht gewesen. In der Schlacht gewesen hat er diese Frau. He was relaxing, sleeping. Er hat sich ausgeruht. He just woke up and see outside somebody was bathing. Oh, hat gesehen, wie jemand sich gebadet hat. You know, even still in Nigeria, people bathe outside. Sometimes you can see the. Sometimes they don't even have a deck on the where they are bathing. I don't know, they don't have it yet, but in Nigeria, some are still there. We also saw a house very close to Pastor Collins' house was like that. Yeah, once they go into the bedroom, they use the wrapper that they tie, they use it to cover the door. Mm-hmm. Then after bathing, they quickly take the tie it again. That is their bedroom. So, and if people are in high building, they can see, even see them bathing. I don't know if you get it. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Make him the head. Jesus Christus soll der Kopf sein. By blessing his house. Indem wir sein Haus segnen. He wants to train us. Möchte uns ausbilden. A part of his training. Ein Teil dieser Ausbildung. Is training you with your money. Ist auch mit uns, mit unseren Finanzen, mit unserem Geld auszubilden. Our money. He trains us with our money. Er trainiert uns mit unserem If Geld. If he cannot get it through you, he will never get it to you. Wenn er dieses Geld nicht durch dich fließt, it's like a pipe. Kann er es dir nicht geben. You know a pipe. You know if water is flowing in a pipe. Wie ein Schlauch zum Beispiel. And this water is and nothing block it. Und dieser Schlauch nicht. More water will be going. Kann mehr Wasser durch diesen Schlauch gehen. Durch But if something block it, it cannot go further. Aber wenn das Rohr verstopft ist, kann nicht mehr Wasser durch dieses Rohr fließen. And money have power. Und Geld hat Macht. If he gives you, what he have for you. Was er für dich hat. And if you are not trained, what he gave you will destroy you. Wird dieser Segen dich zerstören? I don't know if somebody is getting it. He said, I have not seen, nor hear heard what the Lord has prepared for them. 1 Corinthians. 1. Korinther. 1 Corinthians. 2. 1. Korinther 2. 2, 9. I think so. 1 Corinthians 2, 9. Yeah. But as it is written, I had not seen nor ear heard, neither have entered into the heart of man, the things which God has prepared for them that love him. If he give it to you, wenn er dir das gibt, it will destroy you if you are not trained. Wird es dich zerstören, wenn du nicht ausgebildet bist. Money have power. Weil Geld Macht hat. And it destroys lives. Und zerstört Menschenleben. Amen. Mm-hmm. Like I said before, this man, the man of God was always praying that he should never be rich. Und dieser Pastor hat immer gesagt, ich will nicht reich werden. Because he said money can destroy more than poverty. Geld zerstört mehr als Armut. He said, but until the Lord not help him to understand that he cannot destroy you. Aber der Herr hat ihm dann geholfen, das zu verstehen, dass es Because ihn you put nicht me zerstören kann, wenn ich deine Nummer 1 bin und bleibe. Amen. I will be the one controlling dann the money. Dann werde ich das Geld kontrollieren und nicht du. Is somebody getting it? Amen. If you make him the head, the body follow. Wenn du ihm zum Kopf machst, dann wird der Körper folgen. Praise the Lord. Yeah. A lot of us will block our ways. We block that victory. We never allow it to come through. Wir blockieren diesen Segen und sorgen dafür, dass er nicht durchkommt. Amen. Whatever money come to you, take from it and bless the house of God. Egal welches Geld wir empfangen, wenn es geschenkt ist oder gewonnen ist oder sonstiges, wir sollten Teil davon immer an Gottes Haus geben. Like a man, Papa has even started doing something like that. I notice it with him. You know, I listened to one man some years ago. He said, he preached this message that, you know, fish. Fische beispielsweise. If you go to the sea, and the fisher, the fishermen, if they are fishing, the small ones, they throw it back into the sea. Schmeißt man wieder zurück ins Why? Wasser. So that the bigger fish will eat them and grow fast. Damit die größeren Fische, diese kleinen Fische essen und dicker werden. He said if something small come to him, wenn etwas kleines zu ihm kommt, he give it to the house of God so that bigger thing will come. Gibt er es Gottes Haus, damit I don't know if you get it. Is somebody get Praise the Lord. Amen. So with that is, let me just leave there so that we go to our message. It's now we even want to start. Amen. Amen. Praise the Lord. He just gave me this. He said, today, this must be involved. Amen. Amen. Our message today is your choice. Die Botschaft, um die es heute geht, ist unsere Entscheidung. Your choice. Your choice will always choose for you. Unsere Wahl wird immer für uns wählen. Somebody getting it. Your choice will always choose for you. Unsere Wahl wird immer für uns wählen. If you choose Christ, Christ will always choose for you. Entscheidest, wird Christus für dich entscheiden. Did you get it? Your choice will always choose for you. Until you choose Christ and continue to choose him, Satan is not afraid of you. Und der Teufel hat erst Angst vor dir, wenn du dich für Jesus entscheidest und er für dich schon entscheidet. You know, once you start believing the truth, wenn wir anfangen, die Wahrheit and zu continue glauben, to believe the truth and act on it, weiterhin glauben und danach Satan handeln, is afraid of you. Hat der Teufel Angst vor uns. Threaten Satan. Das bedroht ihn. You know, for you to be born again, never threaten sin. Dass du wiedergeboren bist, bedroht ihn nicht. That until you believe the truth and that truth free you, und diese Wahrheit dich frei macht, das bedroht ihn. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. People choose to disobey Christ. Leute entscheiden sich, Christus zu missachten. They choose never to obey his voice. Sie entscheiden sich gegen seine Stimme. You know, Thomas. For Thomas, it was his own choice. Thomas, beispielsweise, es war seine eigene Entscheidung. Until I see it, I will not believe. Er hat gesagt, ich werde erst glauben, wenn ich sehe. Amen. Das war sein Kriterium. You know, Joseph just chose to believe. Joseph beispielsweise hat sich einfach entschieden. How can I do this against my God? Wie kann ich diese Tat gegen meinen Gott tun? Somebody getting it. It's a choice. Es ist eine Entscheidung. You know, okay, let her be talking. Yeah, I've made up my mind. Viele Leute haben sich so entschlossen im Herzen. Es ist egal, was oder wer sagt. Selbst wenn ein Hund zu ihnen sprechen würde, es wäre ihnen egal. You know, Thomas. You know, if you look at the story of Thomas. Thomas beispielsweise. In John 20. Amen. Johannes 20. If you look at this man. Jesus was repeated it a lot that he was going to die and the third day he will be back. Jesus hat auch wiederholt, dass er sterben würde, aber am dritten Tag wieder aufersteht. He was one of the disciples. Thomas war einer der Jünger. Just like you are one of the children of God. So wie du einer der Kinder Gottes bist. But he chose. Go, let's go there and see. Because of some of you. Amen. Because we have read this several times. John 20. Johannes 20. Praise the Lord. Hallelujah. John 20. From verse 24, because of time. 24. But Thomas, one of the 12, called Didymus, one of the disciples, was not with them when Jesus came. The other disciple therefore said unto him, we have seen the Lord. But he said unto them, except I shall see in his hand the print of the nails, and put my finger into the print of the nails, and thrust my hand into his side, I will not believe. It's a choice. Das ist eine Wahl. Though he said it several times, I will not believe. Auch wenn er es öfters gesagt hat, werde ich es nicht glauben. Bis though ich the message have been preached, I will not believe. Auch wenn die Botschaft geprägt wurde, werde ich nicht glauben. I pray none of us should have that mind. Und ich bete dafür, dass niemand so eine Einstellung Amen. Hat. Amen. I reject that mind in Jesus. Ich verweigere diese Einstellung in Jesus. When Jesus say A, I believe A. Wenn Jesus A sagt, glaube ich A. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And after 8 days, 26, again his disciples were with him, and Thomas with them. Then came Jesus, the doors being shut, and stood in the midst, and said, peace be unto you. Then said he to Thomas, whatever you say, if even you don't say it loud, he hears. Was immer du sagst, auch wenn du es nicht laut sagst, hört er dich. Amen. Er hört deine Stimme. Felix, can you help us to read verse 27? Da sprach er zu Thomas, reiche deinen Finger her und siehe meine Hände. Und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Then said he to Thomas, reach thither your finger, and behold my hands, and reach it up your hand, and thrust it into my side, and be not faithless, but believing. Amen. Amen. You know, it's so easy when to believe when things are not going the wrong side. Das ist so einfach. Wie bitte nochmal? To believe, you know, to believe when things are not going the wrong side. To believe Christ when things are not going the wrong side. For example, you believe that you are already healed. But when you are having pain, it is so, to believe it is something else. Es ist schwierig, dem Herrn zu glauben, wenn unser Glaube geprüft wird, weil das, was wir sehen, nicht mit unserem Glauben übereinstimmt. Praise the Lord. And Thomas answered and said unto him, My Lord and my God. Because he cannot see with the five senses. Weil mit seinen fünf Sinnen jetzt sehen kann. Because no pain. Weil Schmerz no cough. Weil nicht mehr husten. Not believe. Dann glaubt er. You are healed. Dass er geheilt ist. Is somebody getting No pain. No, you know, I believe I have money now because I have a job. Ich glaube jetzt, dass ich reich und gesegnet bin, weil ich einen vernünftigen Job habe. I have Christ, that is my money. Aber Christus ist doch unser Reichtum. Praise the Lord. Amen. And Thomas answered and said, My Lord and my God, because I cannot see. Five senses. Fünf Sinne. And Jesus said unto him, Thomas, because thou hast seen me, thou hast believed. Blessed are they that have not seen me and yet have believed. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. It's better to tell Christ, I love you, than him telling you, tell me I love you. Tell me you love me. Wenn du Jesus aus freien Stücken liebst, als wenn du ihn nur liebst, weil er es dir befiehlt. Tell the Holy Spirit to direct you. Sag dem Heiligen Geist, er soll dich leiten. In everything. In allem. Praise the Lord. In John 20, Johannes since 20. We are still in John, verse 21. 21. Then said Jesus to them again, Peace be unto you. As my Father has sent me, even so I sent you. His Father sent him. Sein Vater hat ihn and gesandt. He sent us. Und hat uns gesandt. We are messengers. Wir sind Boten. We are saved by Jesus. Wir sind gesandt von Jesus. No wonder the Bible calls us ambassadors. Deswegen sagt die, wir sind Botschafter von Christus. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Whoever sends you is greater than you. Wer immer uns schickt, ist größer als wir selbst. And you know, and that person is responsible for you. Und diese Person ist für uns verantwortlich. Amen. Amen. He called us the ambassador. Er hat uns Botschafter genannt. Let's go this. 2 Corinthians 5. Amen. Verse 20. He said, Now then, we are ambassador for Christ. Praise the Lord. Ambassador. You know, ambassador is used for a country and not for a religion. Ein Botschafter ist da für ein Land, aber nicht für eine Religion. Amen. Right. You know, religion, you know, there's nothing like ambassador in the country. Amen. But in a country, there's always ambassador. Immer Botschafter. It means that alone will tell you that Christ's kingdom is not a religion, das it's a country. Das zeigt das Land von, das Königreich Gottes ein Königreich ist und keine Religion. Praise the Lord. Hallelujah. Now then, we are ambassador for Christ. As though God did beseech you. By us, we pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God. Verse 21, for he had made him to be sin for us who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Also in John 17, verse 18. Johannes 17, Vers 18. He also said he sent us. Hat er auch gesagt, dass er uns geschickt hat. As his father sent him. So wie sein Vater ihn geschickt hat. He sent us. Hat er uns geschickt. Have that in mind. Hab das in deinen Gedanken. That the Lord sent you. Der Herr hat dich geschickt. Anywhere you go, he sent you. Egal wo wir hingehen, er hat uns geschickt. Amen. Amen. Anywhere you are, he sent you there. Sind, er hat uns dorthin geschickt. Amen. You are not there without him. Wir sind nicht dort ohne ihn. In that job you are, he sent you there. In dem Job, wo wir sind, er hat uns geschickt. Amen. Anywhere at all, just egal think wo. Of it. That you are here, he sent you there. Er hat dich hierhin geschickt. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So also Satan sent people. Genauso schickt der Teufel aber auch Leute. If Christ sent you not, then Satan sent you. Wenn der Herr dich nicht schickt, dann ist der Teufel, der dich schickt. Control people's life. Weil er das Leben von Menschen kontrolliert. Amen. Just like Christ controlled the life of God's children. Genauso wie Christus das Leben seiner Kinder so kontrolliert. So also Satan controlled the life of unbelievers. So kontrolliert der Teufel das Leben der Ungläubigen. Of his children. Seiner Kinder. And that is why it is what he wants and not what we want. Deswegen geht es um das, was Jesus möchte. Und what nicht he das, want and not was what wollen. We want. The old desire is over with the old desire. Mit den alten Wünschen. I want to be a doctor, a lawyer, whatever. You know, let the desire you not have not be come from diese ganzen Wünsche, die wir haben, ein Anwalt, Astronaut oder Feuerwehrmann zu werden, all diese ganzen Wünsche sollen wir I ihm want to, zu Füßen legen, damit er entscheidet, was wir machen, was wir nicht machen. Amen. Amen. We choose to believe him. Wir entscheiden uns, ihm zu glauben. We choose to obey him. Ihm zu gehorchen. We choose to love who he wants you to love. Und die Person zu lieben, die wir, die er möchte, die wir lieben. You don't love people because of their attitude. Wir lieben Menschen nicht wegen ihrer Art. You love people for Christ's sake. Sondern wegen Christus. Amen. Amen. You know, that's how he loves us. So liebt er uns. In spite of who we are. Unabhängig von uns. Amen. When we were unsaved, he loved us. Als wir ungläubig waren, that's why he died for us. Deswegen ist er für uns gestorben. Amen. Amen. He did not die. He did not love us because we are lovable. Er hat uns nicht geliebt, weil wir liebenswürdig waren. Amen. Amen. And that's why we don't love people because they are lovable. Deswegen liebst du Menschen nicht, weil sie liebenswürdig sind. Somebody getting it. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. In Deuteronomy says, choose life. In 5. Mose steht, wir sollen für das Leben choose entscheiden. Choose life. Besonders für das Leben Amen. Entscheiden. Amen. Adam chose death. Adam hat sich für den Tod entschieden. Death did not even choose Adam. Der Tod hat Adam And that's why no death can choose you. Deswegen kann der Tod dich nicht wählen. You know, people think once it's your time you go. Leute denken, wenn du dein Schicksal ist, it's a big lie. Musst du sterben. In the natural world, yes. In der natürlichen Welt. But in Christ's world. Aber im Christus. Is, are you getting something? Praise the Lord. Hallelujah. You know. Death to Adam was a choice. Der Tod war eine Wahl für Adam. He chose death. Er hat den Tod gewählt. Death was never God's will for mankind. Der Tod war nicht der Wille Gottes für die Menschen. Death did not choose to kill Adam. Der Tod hat sich nicht einfach für Adam entschieden. Amen. On Sunday or so. When was it? On Wednesday. Amen. Death cannot choose to kill you. Der Tod kann sich nicht für dich entscheiden. You choose it before it can kill you. Du entscheidest dich dafür, bevor es dich tötet. Somebody getting it? And that's why God's children should never be afraid of death. Sie sollten ihr Kinder Gottes keine Angst haben vor dem Tod. If you are afraid of death, you are just afraid like the people in Number. Look at Number 11. Look at their fear. Peter Mose. Number 13, not 11, sorry. Peter Mose. Number 13. Amen. They were crying just for nothing. You are afraid for nothing. Sie hatten Angst um nichts. Oh, Daddy, thank you. Oh, you are so good. Number 13. Peter Mose 13. Yeah, it's very, very interesting. They were weeping. That is how some people are afraid of death today. Some God children don't want this to die. Sie haben Angst, I was in that world before. Und ich war früher auch so. I prefer instead of my brother or sister to die, I prefer to die. Du weißt lieber, dass ich sterbe, als meine Geschwister oder Familie stirbt. I was always my prayer. Das war mein Gebet. Before I became a child of God. Bevor ich ein Kind Gottes wurde. I was always praying that whatever will kill my brother and sister should kill me first. Dass immer meine Geschwister tötet oder töten soll, soll lieber mich erstmal töten. You know, ist lieber, dass ich sterbe, als dass sie sterben. In the natural world, in der natürlichen like Welt hört sich das an wie Liebe. But that is selfishness. Auch selbstsüchtig. I want them to have the pain. I don't want to have any pain. That's ich will, dass sie den Schmerz allein, aber ich soll ihn nicht allein. You know, that person, somebody that died never have. You don't have the pain of somebody losing somebody. Bei jemand, der stirbt, der hat ja nicht mehr diese. That's the meaning. Can you see how you know what people, you know, the love of this world, the good of this world is so evil. Die Liebe dieser Welt, das Gute dieser Welt ist so bösartig. From verse 26, we quickly read. And they went and came to Moses. He sent the spies. From verse 20, okay, 25. And they returned from searching the land after 40 days. And they went and came to Moses and Aaron and to all the congregation of the children of Israel unto the wilderness of Paran to Kadesh and brought back word unto them and unto all the congregation and showed them the fruit of the land. And they told him and said, we came unto the land whither thou sentest us. And surely it flowed with milk and honey. And this is the fruit of it. You know, the Lord will say, give it to me. They have sagen, gib mir das. I have better things for you. Ich habe etwas Besseres für like dich. Like a picture of Jenny showed me some days ago. Amen. Wie ein Bild, was mir Jenny gezeigt hat. Praise the Lord. Give it to me. Gib mir dieses Bild. Amen. He sent them to a land. Er sie zu look at it. Schau dir das Land an. How are they going to give it to him? Wie sollen sie ihm das geben, indem sie ihm glauben? Sometimes just need or just believing. Manchmal muss man einfach nur glauben. Amen. Amen. Sometimes it needs you must act on it. That is by believing alone. Sometimes there is the physical aspect of it. Manchmal sollst du auch nach dem Glauben auch noch was Physisches danach tun, also in Handlungen ersetzen. If you pray for a husband and wife, if I pray for a husband and wife that they have children, wenn ich zum Beispiel für ein Ehepaar bete, dass sie Kinder bekommen, they are still going to sleep together. Müssen die dann miteinander schlafen? Part of it. Das ist der physische Teil. Are you getting it? There is the physical part of it. Sie müssen so many things. Miteinander schlafen. Some few things. There are some things you don't believe in alone. You say no. But you there's still action. You are still going to act. Ja, es gibt einige Sachen, da glaubst du einfach nur, aber es gibt andere Sachen, da glaubst du und musst aber auch etwas tun dafür. Praise the Lord. Weil du eben glaubst. Verse 28. Nevertheless, the people be strong that dwell in the land, and the city are walled and very great. And moreover, we saw the children of Anarchy. The Amalekite dwell in the land of the south, and the Hittite, and the Jebusite, and the Amorite dwell in the mountains, and the Canaanite dwell by the sea, by the coast of the Jordan. Verse 30. And Caleb steered the people before Moses, and said, let us go up at once and possess it. Yeah, praise the Lord. Hallelujah. Caleb and Joshua. They were people that were so full of faith. Das waren Leute, die waren voll vom Glauben. They just believe whatever the Lord says. Sie haben das geglaubt, was der Herr gesagt hat. You better be that way. Yeah. Sei lieber so. Believe him. Glaube ihm. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. He does not want to take anything from you. Er will uns nichts wegnehmen. Amen. And Caleb stared the people before Moses and said, let us go up at once and possess it, for we are well able to overcome it. Verse 31. But the men that went up with him said, we be not able to go up against the people, for they are stronger than we. Praise the Lord. Hallelujah. You know, it's a choice. Es ist eine Entscheidung, ihm nicht zu glauben. The Lord said, go and see the land. Go, I have given you the land. Sie hat gesagt, geh, ich habe euch das Land übergeben. Look at verse 1 and 2 of the verse 13, of the verse chapter 13. And the Lord spake unto Moses, saying, send thou men, that they may search the land of Canaan, which I give unto the children. He said, I've given you. Ich habe euch das gegeben. But go there and see. Aber geht dort hin. I want to see if you can believe me. Ich will wissen, in spite of what you see. Unabhängig von dem, somebody was ihr sehen könnt. In spite of the pain, can you still believe me that you are here? Könnt ihr glauben, are you getting mal something? Go and see it. In spite of the cough. In spite of the headache. In spite of nothing. Can you still believe me? See it. Look at something here. Can you still believe? He sent them to the land so that he can see if they can still believe it. Um zu schauen, ob sie ihm immer noch glauben können. Praise the Lord. Halleluja. You choose to believe it. Du entscheidest dich, ihm no zu matter glauben. What. He's never a liar. Er ist kein Lügner. Your dad is never a liar. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Then in verse 31. But the men that went up with him said, we be not able to go up against the people, for they are stronger than we. Can you see how people choose never to believe God? Also seht ihr, die Leute sich entscheiden, nicht Gott zu glauben. That's abortion. God said, I've given you. And Gott you say you don't gesagt, believe. Ich hab dir das gegeben, aber du glaubst nicht. Just like he said, whatever you give. Put something here. The same God that is saying this. You know, we might be, will be surprised at this. But what about the here? Praise the Lord. Amen. Mark 11. You know, Peter left all. Petrus hat alles verlassen. A lot of us left all, but Petrus not all of us. Alles verlassen, aber nicht. Some of us, we are still attached to them. Von uns sind immer noch mit diesen Dingen verbunden. No, well, that's our comfort zone. We cannot live there. Weil das unsere, sichere we enjoy Ort ist, so much. Den wir genießen und nicht loslassen können. All dieser Genuss. And we want to live there. Können wir nicht verlassen. Christ wants him. He wants to be only what you enjoy. Aber Jesus möchte, dass zu deinem einzigen Genuss wird. Is somebody getting it? Amen. Praise the Lord. Halleluja. From verse 27 of Mark, Mark 10. And Jesus, looking round, then said, with men it is impossible, but with God, for with God all things are possible. Not to love money with men is impossible. Es ist für den Menschen möglich, Geld nicht zu lieben. It's only with God you don't love money. Nur mit Gott können wir Geld nicht lieben. Because money in the natural world, in the physical world, is in so good. Natürlichen Welt, in der physischen Welt ist Geld. Why do you go to school? University. Why do you go to work? Diese Ausbildung. All das macht man wegen Geld. The time you spend looking for money is bigger than all the time you do for other things. Um nach Geld zu suchen, ist so groß, größer als jede andere Zeit. From kindergarten, you know, to Schule, the other one, it's all about money. Es geht um Geld. You go to work from morning to evening, it's all about money. Arbeiten von morgens bis abends ist wegen Geld. He said, with man it is impossible. Mit den Menschen ist es unmöglich, Geld nicht zu lieben. But with God, aber mit Gott then you can stand and können wir standhaft sein und Geld nicht you lieben und dass das Geld uns liebt. Praise the Lord. Halleluja. Money is to love God's children. Geld sollte Kinder Gottes lieben und nicht umgekehrt. Whatever, if you love money, money will run away from weil you. Wenn wir das Geld lieben, hinter diesen Dingen and her, you will sein, never werden, bless anyone. Werden wir es verjagen. And it cannot flow through you. Es niemanden geben können. Wir werden niemanden damit segnen können, weil wir so geizig sind und uns selbst behalten wollen. In Nigerians, we went to Nigeria. Yeah. Anytime I think of them, I just pray that they are able to get the truth. Ich bete dafür, dass diese Menschen dort die Wahrheit erkennen. They bless the house of God. Weil sie segnen Gottes Haus wirklich mit ihrem Herzen. like the children, like the Macedonians. With the Macedonians. How? You know how? You know, they don't believe that without the house of God, they cannot even live. Sie glauben einfach, dass sie ohne das Haus Gottes nicht leben können. Is somebody getting it? Even if you remember, you know. Once they start to work, the first salary they receive, they will not take cent out of it, they take it to the church. Wenn sie mit einem neuen Job anfangen, ist das erste Gehalt komplett, geben sie in die Gemeinde. They don't even get, they want to do something in the church and they don't have money, they take their things to the market and sell it and bring it to the church. Wenn man in der Gemeinde etwas vorhat und nicht genug Geld hat, um diese Sache just zu starten, like Act of Apostle. Gehen Sie und verkaufen. Still remember, that of Ananias and Sapphira. Verkaufen Sie Sachen things to bring money und bringen das Geld in die Gemeinde, damit sie diese Sachen funktionieren. They have to sell things. Die Leute hatten kein Geld, haben deswegen verkauft, damit sie Geld haben. Can you see the heart? If you see how the Lord was moving then. Und da sehen wir auch das Herz der Menschen, wie der Herr dort gearbeitet hat. Aber heute, wenn wir uns Kirchen anschauen, jeder kämpft für sich. How the power of the Lord was moving among wie die Kraft them. Des Herrn so gewirkt hat unter ihnen. Niemand hatte Mangel von ihnen. You know, chapter 5 or so. Amen. Amen. Verse 28. 28. Then Peter began to say unto him, Lo, we left all. We left all. Wir and have followed you. Wir what you give is what you leave. Was wir geben, ist, was wir zurücklassen. Amen. Amen. The money that come out from you, das Geld you left geben, it. Is somebody getting it? He said, we left all. Wir haben alles then Peter began to say, we left, Lord, we left all. Not some. Not one tenth of it, but all. Wir haben alles verlassen, nicht nur and alles. Have followed you. Even the fish business, we no longer go there. Selbst die Fischerei, das finden wir alles gar nicht mehr. Praise the Lord. If for now it is all about you alone. Jetzt geht es uns nur um dich. Jesus here, Jesus here. Jesus here, Jesus there. Immer nur um Jesus. It's now about you alone. Das ist aber so to be radical for Christ. Und so sind wir radikal für Christus. Amen. And Jesus answered and said, Verily I say unto thee, there is no man that hath left house, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands for my sake and the gospel, that he shall receive 100-fold. Praise the Lord. Hallelujah. We said, if you read it in verse 30, we said, but he said, at the end of verse 30, he said, with persecution. Mit Verfolgung. The pain. Dieser Schmerz. The pain. You know? One of my children brought 400 euro this month. Einer meiner Kinder hat 400 Euro in die Gemeinde gegeben. And I can, you know, this auntie. And she phoned me and gave me a testimony of what happened to her. Und hat mich angerufen und mir erzählt, was ihr passiert ist. Hat mir das Zeugnis gegeben. Praise the Lord. Halleluja. I said, are you in shock? Und you know, gefragt, sometimes überrascht? We are shocked of things. Manchmal überrascht. If something is not overflow, it's not wenn Christ. Dinge nicht im Überfluss sind, sind sie nicht Christus. Somebody getting something. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Back to number 13, please. And they brought back an evil report. 4. Mose 13. An evil report. Though that report was true. Ralph, can you help us to read verse 31 and verse 32? Aber viele von den Ersten werden die Letzten sein und die Letzten Erste. Where are you? We're in Numbers 13. Oh. Back to 4. Mose 13. 4. Mose 13, 31. 31 und 32. Aber die Männer, die mit ihm hinaufzogen waren, sprachen, wir können nicht hinaufziehen gegen das Volk, denn es ist stärker als wir. Und sie brachten das Land, das sie erkundet hatten, in Verruf bei den Kindern Israels und sprachen, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, ist ein Land, das seine Einwohner frisst. Und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von hohem Wuchs. But the man that went up with him said, we be not able to go up against the people, for they are stronger than we. If you believe you cannot have it, you will never have it. Wenn wir nicht glauben können, dass wir es haben, dann werden wir es auch niemals haben. And they brought up an evil report of the land which they had said unto the children of Israel, saying, the land that through which we have gone to search it is a land that eateth all the inhabitants thereof, and all the people that we saw in it are men of great stature. You know, if the doctor tells you you are going to die, you have cancer or whatever, or corona, and it's so heavy, you are going to choose to believe Christ or to believe the doctor. Ob du Christus glaubst oder dem Arzt glaubst. Amen. Are you going to be afraid of the doctor's report? The doctor's report is evil report, according to the Bible. Der Arztbericht ist ein bösartiger Bericht nach Gottes Wort. He said, look at verse 32 again. And they brought up an evil report. That report was true, according to the physical, to the natural world. But the Bible call it evil. Die Bibel hat es dennoch bösartig genannt. The doctor's report is evil report. Der Arztbericht ist ein bösartiger Bericht. Your exam, you know, when you fail in your exam, or when you pass, is evil report. Ob wir bestehen oder nicht bestehen, das ist ein bösartiger Bericht. Christ is your victory. Weil Christus unser Bericht ist. Er ist unsere Tatsache. Er ist unser Sieg. That's, you learn it. To see him and not your results. Und nicht unsere Ergebnisse. What about, you know, if you say when you pass is good report. You know, what about when you fail? Weil wenn du sagst, ja okay, es ist ein guter Bericht, wenn ich bestehe, und ein schlechter, wenn ich nicht bestehe, aber das ist dann per Sichtlauf, nicht per Glauben. Praise the Lord. Halleluja. They brought an evil report. The physical report is evil report. Ein physischer Bericht ist ein bösartiger Bericht. And look at where we are going. And there we saw the giant, verse 33, the sons of Anak, which come of the giant, and we were in their own sight as grasshopper, and we were in their sight. So we were in their sight. Verse 14, chapter 14, please, from verse 1. And all the congregation lifted up their voice and cried. Are you seeing something here? They were crying. Sie haben geweint. Just like we cry when things happen. Also wie wir weinen, wenn Dinge passieren. Amen. Just as we cry, you know, they cry. They cry. They were crying. Sie haben geweint. Praise the Lord. Hallelujah. Again, Dad did not choose to kill Adam. Der Tod hat sich nicht für Adam entschieden. Death cannot choose to kill you. Der Tod kann sich nicht entscheiden, dich zu töten. Amen. Amen. You know, when things happen, we are crying. Wenn Dinge passieren, sind wir am Boden. Amen. Just like these people, we cry like these people. Wie diese Leute. Our children cry like these people. Okay, we are worried like them. Leute. Wir machen uns Sorgen, so wie sie. And they are uncalled for. Das ist aber never supposed to be. So sollte es eigentlich nicht sein. You know, they were crying, and if you feed it, how they were, you see, they wept that night. And all the children of Israel murmured against Moses and against Aaron, and the whole congregation said unto him, will God that we have died in the land of Egypt? You know, they left Egypt. Egypt did not leave them. Sie haben Ägypten verlassen, aber Ägypten hat sie nicht verlassen. You are no longer of this world. Du bist nicht mehr von dieser Welt. Leave this world. Verlasse diese Welt. Leave the system. Verlasse das System dieser Welt und glaube an Christus. How do you leave this world? How do you leave the system by believing Christ? Wie verlassen wir das System, indem wir an Christus glauben? Amen. Amen. Leave it. Leave this world system. Verlasse dieses Weltsystem. Amen. How would God we have died in wilderness, and therefore have the Lord brought us unto this land to fall by the sword, that our wives and children should be prey, yet it's not better for us to return to Egypt. And they said one to another, let us make a captain and let us return into Egypt. Praise the Lord. Hallelujah. And they fought against Moses. Und sie haben gegen Mose gekämpft. They fight who tell them the truth. Sie bekämpfen die Leute, die ihnen die Wahrheit sagen. And they should believe God. God is bigger than everything. Gott ist größer That's als alles your Father, andere. Jesus Christ. Das ist unser Vater. He's bigger than everything. Er ist größer als alles andere. You choose death before death can kill you. Wir entscheiden uns für den Tod, bevor That's er why I said, without me, you can do nothing. If you keep on choosing him, that is over with death. Wenn wir uns immer wieder für ihn entscheiden, ist es vorbei mit dem Tod. Praise the Lord. Hallelujah. Death cannot kill those that choose Christ. Der Tod kann die nicht töten, die sich für Christus entscheiden. In Romans 6, verse 23, it talks about lust, sin, death. These three goes together. Geht es um das Gesetz, die Sünde und den Tod. Lust. Go up there, please. Romans 6, verse 23. Amen. Amen. Praise the Lord. What is this one? Okay. Romans 6, 23. It says, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ, our Lord. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. What gives power to death is sin. Was dem Tod die Kraft gibt, zu töten, ist die Sünde. We just read that, you know, 2 Corinthians 5. He just said Jesus became sin so that we are right. Jesus wurde zur Sünde, damit wir Gerechtigkeit sind. Death is powerless. Das heißt, der Tod ist kraftlos. Are you getting something? The wages of sin is death. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Look at the three. The three goes together. We will go to somewhere else later. Amen. The wages of sin is death. Without Christ is dead. Ohne Christus ist tot. Amen. In John 15, he said, without me, you can do nothing. In Johannes 15 sagt er, ohne mich könnt ihr nichts tun. It means without me. Ohne ihn. If I do not pay, you are dead. Wenn ich nicht bezahle, seid ihr tot. In 2 Corinthians, let's go there in 5. 2. Korinther. He said, it became sin. Er wurde zur Sünde. You know, when Jesus came, he was having one problem. Als Jesus kam, hatte er ein Problem. Death cannot kill him. Der Tod konnte ihn nicht töten, weil er ohne Sünde war. The power of sin. The power of death is sin. Die Kraft des Todes ist die Sünde. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. 2 Corinthians 5. Verse 21. For he had made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. Praise the Lord. Hallelujah. The reason why death cannot kill you. Der Grund, weshalb der Tod uns nicht töten kann. You can choose the other people, but not you. Es kann sich für die anderen Leute entscheiden, aber nicht für dich. Praise the Lord. Hallelujah. Sin give power to death to kill. Die Sünde gibt dem Tod Kraft zu töten. In another word, it means without sin, death is powerless. Ist der Tod kraftlos. Amen. Amen. In 1 Corinthians 15, let's see something here. 1 Corinthians 15. 15. Erster from verse 55. 15. Vers 55. If we even read it from 54, it says, so when this corruption shall put on incorruption, and this mortal shall put on immortality. You know, immortal God means you cannot die. Der unsterbliche Gott. Amen. Amen. You put on Christ, you cannot die. Wenn wir Christus anziehen, können wir nicht sterben. Daddy, thank you. They shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. Is somebody getting something? If you put on Christ, wenn wir Christus anziehen, death is swallowed up in victory. Ist der Tod verschlungen? Because he paid the price of sin. Weil den Preis der Sünde bezahlt hat. Are you getting something here? Amen. Mm-hmm. Then 55, oh death, where is your sting? Oh grave, where is your victory? Without death, the grave is empty. Oh, der Tod ist der Grab leer. Praise the Lord. Halleluja. The sting of death is sin. The power of death is sin. Die Kraft der Sünde ist der Tod. And the strength of sin is the law. You see it? Law, sin, death, then grave. Das Gesetz, die Sünde und der Tod. Und das Grab. Then in verse 57 it says, but thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Amen? Amen. Victory over death. Den Sieg über den the Tod. Fear of death is everywhere today. Aber der Mensch hat Angst vor dem Tod. Amen? But children should never be afraid of Kinder any Gottes death. Sollten keine Angst haben vor dem no Tod. No matter the any kind of death. Mm-hmm. Egal welche Art von never Tod. Be afraid of sollten any. Uns keine Angst machen. All of them put together. Amen. All you need to do, put on Christ. Wir sollen einfach nur Christus anbehalten. Tell your mom to put on Christ. Wir sollen unsere Tell your father bleiben. To put on Christ. Christus Tell your brothers an. And sisters to put on Christ. Auch Geschwister sollen Christus anziehen. Is somebody getting it? Verse 58. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Labor to believe in. Kämpft darum, ihn zu glauben. Labor to believe in. Everything will be telling you is a lie. Denn alles wird dir sagen, es ist eine Lüge. The pain will be speaking to you. Der Schmerz wird zu dir sprechen. The fig tree spoke to Jesus. Der Feigenbaum hat zu Jesus gesprochen. Your account will speak to you. Dein Konto wird zu dir sprechen. That debt will speak to you. Diese Schuld wird zu dir the sprechen. The debt you could not pay, you cannot pay. Die Schuld wird zu dir sprechen, die du nicht you labor to believe in that you are prosperous. Aber du kämpfst darum zu glauben, dass du dennoch ein wohlhabender Mensch bist. Is your prosperity. Weil Jesus dein Reichtum ist. Praise the Lord. Halleluja. Yeah. You know we fight the good fight of faith. Wir kämpfen den guten Kampf des Glaubens. The fight of faith is believing Christ. Das heißt, Jesus Christus zu glauben. Amen. Amen. Here we just read that without law there is no sin. Wir haben gelesen, ohne Gesetz gibt es keine Sünde. You know, only one law was in the Garden of Eden. Es gab nur ein Gesetz im Garten Eden. Brought Dharma. Und das hat den Menschen zu Fall gebracht. Amen. Mm. Just one. Nur ein Gesetz. Not less of all these ten commandments. Schweigen so dieser ganzen Gebote. One, don't eat the fruit. Du sollst von der Frucht nicht essen. That man could not keep it. Der Mensch konnte sich nicht daran halten. Because law is bigger than man. Weil das Gesetz größer ist als, it's das, bigger than the flesh. Als das Fleisch. It takes the spirit to obey the law. Es braucht den Geist, das Gesetz zu befolgen. Because law is spiritual. Weil das Gesetz Romans, geistlich ist. Romans 7 or so. Let's go there. Let's see. Let me see it. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Are we there, please? Jenny will help us to read. Let me see. Praise the Lord. Hallelujah. Where am I? Okay, it's not here. Romans 7. Nummer 7. Let me see where you are to read from. Read 12 first. First of all, read 12. So ist nun das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Praise the Lord. Hallelujah. He said, wherefore the law is holy, and the commandment holy, and just, and good. What then? That which is good made death unto me, God forbid. But seeing that it might appear sin, worketh death in me. By that which is good, that sin by the commandment might become exceeding sinful. For we know that the law is spiritual. Verse 14. You see there? The law is not flesh and blood. That's why no man can obey it. Das Gesetz ist nicht Fleisch und Blut, deswegen kann es kein Mensch befolgen. Flesh and blood cannot inherit anything spirit. Fleisch und Blut können nichts geistliches erben. Are you somebody getting something? Flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Fleisch und Blut können das Königreich Gottes nicht erben. For we know that the law is spiritual, but I am carnal. No flesh can obey the spiritual. Kein Fleisch kann das Geistliche befolgen. I am carnal, sold under sin. The law is bigger than man. And that's why no man can obey. Gesetz ist größer als der Mensch, deswegen kann kein Mensch es befolgen. And that's why you come to Christ. Deswegen kommst du zu Christus. The Christ that fulfills all the law. Der Christus, der die Gesetze erfüllt hat. And you now have his own righteousness. Wir haben dann seine eigene Gerechtigkeit. Somebody getting it? Amen. Amen. It's like your credit card. Für unsere Kreditkarte. Not if you go to store to buy something. Wenn wir ins Gefängnis, wenn wir ins Geschäft gehen, um Sachen zu kaufen. And you get there, though you don't have just cash with you on your Und wir aber kein Bargeld dabei haben. Amen. But you have your credit card. Wir haben unsere Kreditkarte. Amen. You buy things and pay with your credit card. That's Christ. Dann bezahlen wir mit dieser Kreditkarte und das ist Christus. Praise the Lord. Amen. He paid the price because we cannot pay it. Er hat den Preis bezahlt, weil wir es nicht bezahlen können. And we now depend on him. Wir verlassen uns auf ihn. We now believe him. Wir glauben ihm. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Without law, there is no sin. Without sin, death cannot kill you. Ohne Sünde kann der Tod dich nicht töten. And without death, there is no grave. Und ohne Tod gibt es kein Grab. What was the sin? Was war die Sünde? Amen. Amen. What was the sin? Was war die Sünde? Amen. Sin is not about lying, stealing and killing. Da geht es nicht um Töten, Stehlen. I hope you know what sin is. Ich hoffe, ihr wisst, was Sünde ist. By this time. Amen. It's not about your fornication. Es geht nicht um deine Unzucht. You know, when David, even in the Old Testament, auch im Alten Testament, when David slept with Bathsheba, als David mit Bathsheba geschlafen hat, you know, God did not say, why did you sleep with Bathsheba? Gott hat nicht gesagt, weshalb hast du mit ihr geschlafen? He said, why did you despise me? Und weshalb hast du mich missachtet? The only sin is you despise me. Die Sünde ist, dass wir ihn missachten. It's not because you fornicate. Nicht, weil wir Unzucht getrieben haben. Only one sin. Nur eine Sünde. That Jesus did not die for. Für die Jesus nicht gestorben. All others he died for. Für alle anderen ist er gestorben. Only one sin, John 16. Jesus help us to understand it there. Go there, please. Johannes 16. Praise the Lord. Hallelujah. John 16. 2 will help us to read. John 16. Help us to read, please. Let me tell you the place. Let me see. John 16. Read verse 9. Johannes 16, Vers 9. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Praise the Lord. Hallelujah. It's like the Holy Spirit. It is without the Holy Spirit, you will not see. You will not know the true sin, the real sin. You will not believe that that is the real sin. Du wirst nicht glauben, dass das die wahrhafte Sünde ist, die einzige Sünde. You will not believe it. Du wirst das nicht glauben. It takes the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit, to believe it. Es braucht die Kraft des Heiligen Geistes, um das zu glauben. Jesus did not reveal it to them when he was alive. Jesus hat ihnen das nicht offenbart, als er am Leben war. Because he knows that they cannot believe it. Weil er wusste, dass sie das nicht glauben. He said, but wait for the Holy Spirit. Aber wartet auf den Heiligen Geist. Once he comes, he will reveal the truth and he will help you to believe it. Wird er euch die Wahrheit offenbaren und er wird euch helfen, das zu glauben. That's the job of the Holy Spirit. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. He reveals the truth and he helps us to believe it. Er offenbart die Wahrheit und hilft uns, das zu glauben. Because the natural man cannot believe the real truth. Denn der natürliche Mensch kann die Wahrheit nicht glauben, Christ, die von Christus himself kommt. Are you getting it? Mm-hmm. Look at it from verse 7. Nevertheless, I tell you the truth. It is better for you that I go away. For if I go not away, the comforter will not come unto you. But if he depart, if I depart, I will send him unto you. Verse 8. And when he is come, he will reprove the world of sin. He will help you to know what sin is. Zu erkennen, was Sünde ist. And righteousness and judgment. What to judge? Who to judge? Den wir richten sollen. And not people you are to judge. Nicht Leute, die wir richten sollen, sondern den Teufel. Judge the spirit behind whatever they are doing. Den Geist hinter dem richten, was sie tun. The decision they are taking. Judge the spirit. Wir sollen den Geist richten. We're not judging people. We don't judge people. We judge the spirit. Wir richten nicht Menschen, sondern den Geist. Religion richtet Menschen. In Christ's world, you don't judge people. Aber in Christus richten wir nicht Menschen. Who is fighting you? It's not your mother. It's not your brother. It's Satan. Weil nicht deine Mutter, dein Vater, deine Geschwister bekämpfen. It's not your uncle, sondern nicht dein Onkel. And that's why I know if you see them fighting, you will never be able to pray for them. Wenn du sie als dein Feind siehst, wirst du niemals für sie beten können. That if you love them, they want you to love them with Christ's love. Unter dir von Christus. And see that it's Satan that is just using their body. Weil du wirst erkennen, dass der Teufel ist, der sie nutzt. Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. Of sin because they believe not on me. Of righteousness because I go to my Father and you see me no more. Of judgment because the prince of this world is judged. That Satan is to be judged. Then in verse 12. I have yet many things to say unto you, but you cannot bear them now. A lot of things. I could have liked to reveal the true sin. What sin means. What I call sin to you, but you cannot believe me now. Ich hätte euch das gerne offenbart, aber ihr könnt es jetzt nicht glauben. You cannot get it now. Das könnt ihr jetzt noch nicht verstehen. But how be it when he, the spirit of truth, is come, he will guide you into all truth. Is somebody getting something here? The Holy Spirit reveals things and helps us to understand. Dinge und help us uns get zu verstehen. Without the power of the Holy Spirit, you cannot. Ohne die Kraft des the truth is opposite man. Die Wahrheit ist das Gegenteil von Menschen. Es ist wie Tag und Nacht. You cannot believe what you cannot see. Du kannst nicht an das glauben, was du nicht siehst. You have not seen Mr. God. Du hast Gott noch nicht gesehen. Amen. You have not seen your name written in heaven. Du hast deinen Namen nicht im Himmel geschrieben und stehen sehen. You have not seen born again, but you believe you are born again. Du hast kein Dokument, wo drauf steht, dass du wiedergeboren bist. Aber du glaubst daran, dass du wiedergeboren bist. You did not see your know your spirit. You are not seeing your spirit right now. Du siehst deinen Geist nicht, in dem Jesus Christus lebt. But you believe he's there. Without the power of the Holy Spirit, you cannot believe that. Ohne die Kraft des Heiligen Geistes kannst du es gar nicht glauben. Are you getting it? Praise the Lord. And that's why Jesus said, unpardonable sin is sin. It's when you call the Holy Spirit demon. Deswegen sagt Jesus, die unverzeihliche Sünde ist, wenn du den Heiligen Geist als Dämon bezeichnest. Because without him you cannot know the true God. Weil ohne den Heiligen Geist kannst du den wahren Gott nicht erkennen. Without him you cannot even know the truth. And you cannot believe it. Und sie nicht glauben. It takes him to know anything about Christ. Um alles von Christus zu erkennen. Because there's no example of Christ anywhere outside. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. What was sin before the fall? Was war die Sünde vor dem Sündenfall? Amen. It was just one sin. Es war eine Sünde. Before Adam fell. Just one Adam sin. Gefallen ist. He did not believe God. Er hat an Gott nicht geglaubt. He believed Satan. That's er hat den Teufel geglaubt. It's not because he ate the fruit. Nicht weil er von der Frucht gegessen hat. He did not believe God. Er hat Gott nicht geglaubt. Until you don't believe, you will not. Are you getting something here? Yeah. Until you doubt him, you will never go there. Anzuzweifeln, werden wir auch fallen. It is believing first before. It is doubting him. It's not believing before you fall into sin. Erst kommt Unglauben, dann kommt die Sünde. Are you getting it? Mm-hmm. The Lord sees the belief. Der Herr sieht den Glauben. Mehr als das, was draußen ist. And he called that belief something. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. It was just one sin. Es war nur eine Sünde. Now it is still one sin. Jetzt ist immer noch eine Sünde. The sin of not believing Christ. Man Christus nicht glaubt. You believe Christ. Christus glauben. He is your temple. Now your body is his temple. You will not jump into bed with anybody. Wirst du mit niemandem ins Bett springen? Is somebody getting it? Amen. You believe that body is not, it's not your property. Dass dieser Körper nicht dein Besitz ist. You will not use it anyhow. Wirst du ihn nicht einfach nutzen, wie du lustig bist? That you remember him, the Holy Spirit will help you to keep. To keep that body. Der Heilige Geist wird dir helfen, diesen Körper zu bewahren, weil somebody du dich erinnerst. Praise the Lord. Halleluja. Just one sin. Nur eine Sünde. And that is the only sin he did not die for. Das ist die einzige Sünde, für die er nicht gestorben ist. Not to believe him. Ihn zu missachten, nicht in ihn zu glauben. He wants us to believe him. Er möchte, dass wir ihm glauben. In Job 33, Job 36, quickly go there. Job 30. Okay. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. In Job 36. Hiob 36. Vers 11 und 12. 11 und 12. Job 36, 11 und 12. If they obey and serve him, they shall spend their days in prosperity. Praise the Lord. Hallelujah. Can you see how to prosper in his kingdom? Seht ihr, wie wir Wohlergehen haben in seinem Königreich, dem wir ihm glauben? That's how you prosper. So haben wir Wohlergehen. It's different from how you prosper in the natural world. Anders als das Wohlergehen dieser Welt. In the natural world you have to have, you don't have to, all that lot of things you have to do. Es sind viele Sachen, die du machen musst und haben musst, bevor du dich als erfolgreich betiteln darfst. And in, you know, God changed it. We don't even know this. Aber Kinder Gottes, some of us know, we don't believe it. Und einige wissen es, aber glauben es nicht. But I still have to go to work. That's what they will say. Aber sie sagen, ich muss trotzdem arbeiten. Yes, it's even good for your body to move. Es ist gut, dass du dich bewegst, dass du Bewegung hast. Praise the Lord. Halleluja. Yes, you know, anytime I'm walking, I always tell them I'm just walking for Bewegung. Wenn Leute mich fragen, weshalb ich arbeite, wenn ich gearbeitet habe, dann habe ich gesagt, ich mache das. That's what I tell you. I'm just working for to move my body. Damit ich in Bewegung komme. Because the Lord is my provider. Weil der Herr ist mein Versorger und nicht ich selbst. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Your job should never be your provider. Deine Arbeit sollte nicht dein Versorger sein. Your salary should never be your provider. Dein Gehalt sollte nicht dein Versorger sein. Satan can touch your salary. Weil der Teufel kann dein Gehalt angreifen. Er kann deine Arbeit angreifen. Aber kann Jesus nicht angreifen. Allow him to be your provider. Lass zu, dass er dein Versorger bleibt. Amen. Amen. If they obey and serve him, they shall spend their days in prosperity and their years in pleasures. Prosperity comes from the Lord. Wohlergehen kommt vom Herrn. Durch unsere Beziehung mit ihm. It's not by walking day and night. Nicht nehmen wir Tag und Nacht arbeiten. Amen. Amen. Depend on him. Doch, nehmen if wir he can put money in fish mouth, he can put money in your account. Wenn er Geld in das Fisch in den Fisch reinlegen kann, kann er auch Geld in unser Konto legen. He knows your account number. Er kennt unsere Kontonummer. Praise the Lord. Halleluja. You believe it. Aber glauben wir ihm? You know, some words, Einige von uns können das nicht glauben. Amen. He wants you to believe him. Er will, dass wir ihm glauben. Vers 12. But if they obey not, they shall perish by the sword, and they shall die without knowledge. Praise the Lord. Halleluja. Allah die without knowledge. Viele sterben ohne Wissen. All you have been learning here is Christ's knowledge. Alles, was wir hier gelernt haben, ist die Weisheit von Christus. Er arbeitet durch Wissen. So also Satan walks through knowledge. Genauso arbeitet auch der Teufel durch Wissen. Amen. If doctor tell you There's problem. Der Arzt sagt, es gibt ein Problem. That's a knowledge. You know something. Das ist eine Erkenntnis. You are going to believe it. Du wirst sie glauben. Or you reject it. Oder verweigern. Amen. You know, it's going to that knowledge until you abort it is going to work. Erst wenn wir das entwurzeln, wird sich das sonst manifestieren. And the word of God says you will live and not die. Gottes Wort sagt, wir werden leben und nicht sterben. You are going to choose which to believe. Wir werden entscheiden, was wir glauben. You know, a lot of us will, you know, it's a yeah, you know, we are in Germany, for example. Wir sind in Deutschland. And you know, like from Nigeria to Germany, you cannot bring the rules and regulations there and come and be obey them here. Du kannst nicht nach den nigerianischen Regeln hier leben, Deutschland. Or that of Congo, or wherever, Ghana, amen. Mm. And come and be obey. You allow me to say that of Nigeria. I said Congo, you are there. Eh? Praise the Lord. Yeah. So you know you are here. Amen. Yeah. Praise the Lord. Hallelujah. You know, what they do there, their rules and regulations guide them there. Ihre Regeln und Gebote führen die Menschen, die dort leben. So also the German government have their rules and regulations. Aber genauso hat Deutschland auch Regeln. So also the kingdom of this world and the kingdom of heaven have their own system. Genauso mit dem Königreich Gottes und dem Königreich dieser Welt. God children, you know, here the Lord is revealing his own system. Der Herr offenbart uns sein System. How to prosper in his own kingdom. Wie wir Erfolg haben in seinem Königreich. If you obey and serve him. Wenn wir ihm folgen und dienen. You shall spend your days in prosperity. You know, it's so easy that it's so simple that people cannot even believe. Sollte das nicht glauben können. Just obey and serve. Einfach ihm gehorchen und folgen. We believe something that is difficult. Wir glauben eher an die Dinge, die schwierig sind. Amen. Amen. We just choose hard work. Uns sind die schwierigen Sachen lieber. You know, in Christ's world, there's nothing hard. Aber in Christus, das because ist he do the hard, hard, weil er das Harte and tut. You rest. Und du ruhst dich aus. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Before it was one sin, and now it is still one sin. Vor dem Sündenfall war es eine Sünde und jetzt ist es immer noch eine Sünde. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Not believing him is how you disobey him. Indem wir im Unglauben wandeln, so missachten wir ihn. If you believe it, Satan cannot kill, steal and destroy you. Wenn wir ihm glauben, dann wird der Teufel nicht töten, stehlen und zerstören können. Amen. Amen. I talked about the body. You believe in that your body belongs to him. Wenn du glaubst, dass dein Körper ihm gehört, you will not use it anyhow. That wirst du ihn nicht missbrauchen. That you can remember that that body belongs to him. Wenn du erinnerst, dass dieser Körper ihm gehört, dann wird der Herr dich auch von diesen Sachen beschützen. Because we really need protection. Weil wir Schutz brauchen. From the present evil world. Von dieser bösartigen Welt. The Holy Spirit is there. Der Heilige Geist ist da. To protect us, um uns zu schützen. Prevent those evil things. Um diese bösartigen Sachen zu verhindern. But you have to first remember Christ. Ah, du musst dich erstmal an Christus that's erinnern. That's how the Holy Spirit starts working. So arbeitet der Heilige Geist. Is somebody getting it? Yeah. Praise the Lord. Hallelujah. Something is moving in your body. You know, remember Christ. The Holy Spirit will just kick etwas in deinem Körper. It's like only the engine of the gegen Gott wirkt, dann musst du dich an den Heiligen Geist erinnern. Amen. Amen. Don't forget Christ. Remember Christ. Vergiss Christus. Once you remember Christ, the Holy Spirit will just kick in. Wenn du Christus erinnerst, dann wird der Heilige Geist auch arbeiten können working. Und wirken können. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Let me quickly help you to understand this. Jesus appointed you to service. Jesus hat euch einen Dienst gegeben. The Holy Spirit keep you for the service. Und der Heilige Geist schützt euch in diesem Dienst. Are you getting it? Whatever you are born to do, he enable you to do. That is the Holy Spirit. Was immer du geboren bist zu tun, der Heilige Geist befähigt dich, das zu tun. Without the Holy Spirit, you cannot do what God wants you to do. Ohne Heiligen Geist kannst du das tun, was Christus von dir möchte. If I say God, I need Christ. Wenn ich Gott sage, meine ich Christus. Amen. Amen. Again, Jesus appoints you to service. Jesus hat dir einen Dienst gegeben. The Holy Spirit keep you for that service. Und der Heilige Geist beschützt dich in diesem Dienst. Whatever you are born to do, he enables you to do it. Und der Heilige Geist hilft dir, das zu tun, wofür du geboren bist. Whatever you are called to do, He will equip you to do. Und was immer du tun sollst, wozu du geboren bist, er wird dich dafür ausstatten. He will not equip you to do what you are not supposed to do. Er wird dich nicht für die Dinge ausstatten, für die du nicht geboren wurdest. If you are going to be a lawyer, and he doesn't want you to be a lawyer, he's not there. Wird er nicht he will not equip you. Das wird er nicht ausstatten. Because that's not what he wants you to be. It's like if I want you to go to the kitchen and cook rice, I have to keep rice there. If you go there, you say you want to cook yam. Yam is not there. I did not keep yam there. So it's what he wants. He equips you with what he wants you to do. Wenn ich dir sage, du sollst in die Küche gehen und Reis kochen, aber du sagst, ich habe mir aber vorgenommen, Kartoffeln zu kochen, dann wirst du selber dich auf die Suche nach diesen Kartoffeln machen, die vielleicht sogar anbauen müssen, ernten müssen, hochbringst und dann selber kochen musst. Weil das ist deine eigene, das ist dein eigener Plan, dein eigener Wille und den musst du dann auch selbst durchziehen, weil du dich eben gegen meinen Willen entschieden hast. Weil hättest du dich für meinen Willen entschieden, da wäre alles schon vorbereitet. Der Reis steht da schon, er muss noch gekocht werden von dir. I love that. You know, man, you know, very fast. Amen. Praise the Lord. Amen. You know, if you go to the kitchen and say, I want to cook plantain, I want to cook yam, you have to first of all go and plant it before it can grow. That's why the journey is so long. Deswegen dauert es so lange. But if you just, if he call you for something, he provide everything. And it's so easy and so simple. Und dann ist es auch einfach. Do you get it? Amen. Praise the Lord. Amen. You can see the life of God's children today. How difficult it Leben is. Der Kinder Gottes everything hard. They will sweat more than unbelievers. Und sie schwitzen sogar mehr als Ungläubige. Whatever you are called for, he provide for. Whatever God, Christ call you for, the Holy Spirit provide for. He is the provider. Das, wofür der für Jesus dich schickt, der Heilige Geist versorgt dafür. He is the power of manifestation. Er ist die manifestierende Kraft. Whatever God demand of you, he supply. Was immer Gott von dir fordert, der Heilige Geist versorgt. Whatever he demand from you, the Christ demand from you, he supply. He never supply outside what Christ does not demand from you. Der Heilige Geist versorgt nichts, was nicht von Gott verlangt ist von dir. Are you getting it? He never expects from you when he never gave you. Er erwartet nichts von dir, wenn er dir das nicht gegeben hat. Are you getting it? He never expects from you when he never gave you. Er erwartet nichts von dir, wenn er dir das nicht gegeben hat. And that is why when God tells you to do something, wenn Gott dir sagt, du sollst etwas machen, it is an indication that you can do it. Heißt das, dass du es auch machen kannst? Because before he tells you to do it, he equips you. Denn bevor er dir sagt, dass du das machst, hat er dich schon ausgestattet. And when you know when he told them go to the land of Canaan and see it. Er hat zu den Kindern Israel gesagt, hat geht zu dem Land Canaan und erkundet es. Because he wants to see if they can trust him. Denn er will sehen, ob sie ihm vertrauen können. With their five senses. Mit ihren fünf Sinnen. Is somebody getting it? The job might be so difficult. Die Arbeit ist vielleicht schwierig. The job might be so heavy. It might be too difficult that you know you spend years upon years there. And it's nothing is working. But if you said go there, you'll be there. Aber wenn er sagt, geh dahin, dann machst du don't das. Doubt him. Und zweifelst nicht. Don't allow the difficulty to take you out. Und lass nicht zu, dass die Schwierigkeiten dir das wegnehmen. Just like where we read in Number 13. Genauso wie wir das in 4. Mose gelesen haben. Amen. Number 13. They said the people were too great. Die Leute waren zu groß. The city was, you know, was well covered. Die Stadt war you know, that job is too difficult. Diese Aufgabe ist the job he gave me is too hard to do. Die Aufgabe, die mir gegeben hat, if it is not hard, how do you know it's the Lord? Aber wenn sie nicht schwierig ist, woher wissen wir dann, dass es der Herr ist? Amen. If it is not hard, then it's not, you know, the Bible did not even call it hard. It said impossible. Die Bibel sagt manchmal, es ist hart, sie sagt, es ist unmöglich. If it is not impossible for you to do, then it's not him. Wenn es nicht unmöglich ist für den Menschen, dann ist es nicht Christus. And that's why you know the will of God. Wenn der Wille Gottes ist. People miss it big time, God's Leute children. Vermissen ihn. You know why? Verpassen ihn. Because we always want to see that is what we can do. Weil wir immer denken, es geht um die Dinge, die wir schon können. Or what we love. Oder die wir schon lieben. What we like, they will say, okay, which can you? They will say, you know, some people they will say from baby they have been repairing this, they repair this. So because of that, they are going to be engineer. They Mercy, well, that was what we thought. She was going to be a kinder doctor because she loved children, always playing with children. We say, hey, she will be very good. You know, people always see that way. That is not Christ. Leute berichten über das Leben von Menschen durch ihre Fähigkeiten und denken, dass das der Grund ist, weshalb sie auf diese Welt gekommen sind, um das zu machen, worin sie gut sind. If it is not impossible for you to have it, then it's not God. Wenn es nicht unmöglich that ist, für dich ist zu bekommen, dann ist nicht sein Wille. His will is always impossible. Weil sein Wille ist unmöglich für den Menschen. For me to be here is impossible. Dass ich hier stehe und spreche, ist unmöglich. Some of you know me. Sometimes I don't forget my name. But it's not that I say, I have to think of it 10 minutes before I say, hey, Gracie Dawson. Ihr wisst, wie ich bin. Ihr kennt mich. Ich vergesse sogar meinen eigenen Namen manchmal. I want to say he, I say she. I want to say, so you know, you can see. That without him, ohne ihn it's impossible. Kann ich die Sache nicht machen. That is the will of the will of Christ. It takes him. Es braucht ihn. If you look at Paul, wenn ihr Paulus anschaut, he did not take Paul to the Jews. Er hat Paulus nicht zu den Juden geschickt. If it is the natural world, they will take Paul to the Jews. Wäre es der natürliche Verstand, würde man sagen, er muss zu den Juden, because he's a Jew. Weil er ein Jude war. You understand them. Er versteht die Juden. You know where they are. Er weiß, wie sie sind. But he took Paul to the Gentiles. Aber er hat Paulus zu den Heiden geschickt. But Peter, that was idol worshiper. Aber Petrus, der ein was a Gentile. Götzendiener war, ein Heide war, he took Peter to the Jews. Ihn hat er zu den Juden geschickt, damit er sie lehrt. Because coming to Christ's world is not flesh and blood. Weil zu Christus zu kommen ist nicht Fleisch und Blut. And to do whatever you want to do, there is not flesh and blood. Auch nicht Fleisch und Blut. It takes the spirit. Es braucht den Geist. It's spirit to spirit. Es ist Geist zu Geist. Do you get it? Mm. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. It is spirit to spirit. Es ist von Geist zu Geist. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. We're so close. Whatever God demands of you, He supplies. Was immer Gott von dir verlangt, das versorgt der Heilige. He never expects from you when He never give you. Er verlangt nichts von dir, wenn er dich nicht dafür versorgt. You know, He loves us unconditional. Er liebt uns bedingungslos. And that is how He wants us to love one another unconditional. Und so sollen wir einander bedingungslos lieben. And you get it. He loves us with His own love. Er liebt uns mit and that's why He gave us His own love to love others. Und deswegen gab er uns seine Liebe, andere zu lieben. Imagine if our parents love, you know, they love one another. The husband and wife, they love one another unconditional. There will be no separation. There will be no divorce. Sich bedingungslos lieben. With God kind of love, with Christ's love. Keine Scheidung mehr. The love that there is no end to it. Amen. No, the unending law. Eine endlose that Liebe. Is not based on if you remember my birthday. Die nicht auf auf. Ich habe mich an deinen Geburtstag erinnert. Oh, you did not buy me flower. Oh, du hast mir keine Blumen. Oh, you did not do this. You did not do that. Du hast das und das nicht. Oh, you always condemning me. Und du verurteilst mich ständig. They are conditional. They love that. You know. You don't know how to cook. That alone can make people drive their wife away. Ich weiß nicht, wie man kocht. Es gibt Leute, die allein deswegen, sich scheiden lassen oder ständig im Streit leben. Aber dann, wenn du jemanden zum Kochen brauchst, dann hol dir einen Koch. So we say the house is dirty. The woman cannot clean home. Oder that's why. Can you see? Oder wenn imagine. Du streiten sich für einen jemand nicht gut putzen kann, for cleaner. Dann such dir eine Reinigungskraft. Amen. That should not be the motive or the somebody to have children for me. Oder jemand, der Kinder gebären kann. That should not be das sollte nicht das Motiv sein. Amen. It should be Christ. Christus sollte das Motiv sein. Amen. Amen. It should be Christ. Das sollte Christus the sein. The motive of having that husband, that man, who the Lord wants for you should be based on Him alone. weshalb diese Person hasst, sollte Christus allein sein. It's not somebody that I will be sleeping with. Und nicht jemand, mit dem ich schlafe. I'm tired of living alone. Ich habe Angst. Ich habe that is evil. All those things are evil. Und brauche jemanden, der bei mir ist. Except for Christ. Das alles sind selbstsüchtige, bösartige Gründe. Und nicht Christus. Is the Lord. Halleluja. He never expects from you when he never gave you. That is why when God tells you to do something, it is an indication that you can do it. Heißt, dass du es tun kannst. Amen. Because he never calls for what he doesn't provide for. Denn er beruft nicht für Dinge, die er nicht versorgt. Whatever he gives you, was immer er dir gibt, he blesses them before giving them to you. Bevor er dir das gibt. If God gives you things, you don't need to bless it. Musst du es nicht mehr segnen. Because you are already blessed. Weil es schon gesegnet ist. And Satan, Lord, when you are saying, Father, bless it, Father, bless it, Father, bless it, bless it, oh. Satan just loves it. Aber der Teufel liebt he knows that you don't even know who you are. You don't weiß, know your father. Dass die Dinge, die du hast, gesegnet werden, weil er dann davon ausgeht, dass du eben nicht weißt, wer du bist und deinen Vater eben nicht kennst. That's why sons don't beg. Deswegen, Söhne betteln nicht. Sons command. Söhne befehlen. Amen. Sons never beg. Söhne betteln nicht. We don't beg him wir for blessing. An um Segen. We thank him wir for danken blessing. Ihn, weil er uns gesegnet hat. Amen. Amen. We don't beg him for blessing. Oh, bless this man. Bless. No, no, thank you, Daddy, danke, for your Vater, blessing. Für deinen Segen. Amen. Amen. If he gave you husband, wife, children, house or car, whatever it is, they are already blessed. Ist das alles schon gesegnet? He never gives you things without first blessing them. Die Dinge, die er dir gibt, sind gesegnet, bevor er sie dir gibt. I'm begging him to bless them, stop the blessing. Und ihn darum zu betteln, dass er es segnet, stoppt diesen Segen. It means you don't believe him. Weil du nicht glaubst. It means unbelief. Das ist Unglauben. Amen. Begging him to bless them, to bless, stop manifestation. Ihn darum anzubetteln, das zu segnen, stoppt die Manifestation. Again, Satan walked through knowledge. All der Teufel wandelt durch to Weisheit, durch Erkenntnis. He steal and kill. Er steht und tötet. He takes people joy through knowledge. Und nimmt die Freude der Menschen durch Amen. Erkenntnis. You know, if your result come right now, you fail. Wenn dein Ergebnis your kommt, joy is going to stop. Und da steht, maybe you have been dancing samba since morning. Durchgefallen bist, wird deine Freude auf einmal aufhören. Post has come. Post comes without your letter. Und du öffnest deine Briefe und da steht dein Ergebnis. I feel again. Ich habe schon wieder versagt. Amen. Civil report. Das ist ein böser Bericht. Bound to steal your joy. Und er wird deine Freude stehlen. Let Christ be your joy. Lass zu, dass Christus deine Freude let him be ist. Your lass zu, dass peace. Er deine, dein Frieden ist. Let him be your rest. Dass er deine Ruhe ist. Amen. Amen. Satan and Christ, they walk through Christus knowledge. Und der Teufel, sie arbeiten and durch Erkenntnis. Und das wird dir ein Ergebnis geben. Praise the Lord. Halleluja. So we stop here, please. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.